mustert man nun die Buchstabenformen gesondert für den Bestand jeder einzelnen Urkunde, und zwar hinsichtlich der fremden späteren Elemente, die sich dem Schreiber versehentlich in die Feder geschlichen haben sollen, so ist leicht zu konstatieren, dass in der Anwendung einer solchen Form die strengste Konsequenz herrscht. Und sonderbarerweise passiert es den Schreiber in allen Diplomen sofort beim ersten Male, wenn ein bestimmter Buchstabe auftaucht, dass er mit einem manierierten Schnörkel versehentlich entgleist, und diese nämliche Entgleisung begegnet ihm dann in der betreffenden Urkunde noch jedes Mal, wenn derselbe Buchstabe wieder erscheint. Diese Verschnörkelung der Oberschäfte gewisser Buchstaben, zum Beispiel dem Lang-S, ist in dieser Hinsicht sehr lehrreich. Man vergleiche die Schnörkel in M158 und M1361. Die Schnörkel beider Diplome sind, besonders im Text, durchaus verschiedenartig, in derselben Urkunde aber bleiben sie sich gleich. Das ist nie und nimmer die Arbeitsweise eines Mannes, der es bei der Nachahmung einer Vorlage zeitweilig an der nötigen Aufmerksamkeit fehlen lässt, dem also versehentlich einmal eine Ungenauigkeit in der Nachzeichnung unterlaufen wäre. Die ganze Art und Weise der Fälschertätigkeit findet vielmehr ihre Erklärung darin, dass die Abweichungen von der Vorlage mit voller Absicht vorgenommen sind. Und das heißt, der Schreiber dieser Falsifikate kann kein praktischer Fälscher gewesen sein. Bei der Besprechung der vierten Reichenauer Fälschungsgruppe, angeblich aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, dürfen wir uns ganz kurz fassen, denn selbstverständlich, möchte man vorher schon ausrufen, hat auch dieser Fälscher, der Custus und Scholasticus Odalrich, seine recht plumpen Fälschungen so liederlich zusammengeschmiert, dass jedermann auf den ersten Blick sieht, diese Machwerke hat ein praktischer Urkundenfälscher nicht geschrieben. Odalrich übertrumpft alle seine Vorgänger in der souveränen Verachtung echter Vorlagen. Ja, man muss annehmen, dass er bei manchen Fälschungen überhaupt keine Vorlagen angesehen hat. Zum Beispiel schmückt er die Fälschungen auf den Namen Karl Martels, siehe Brandi Nummer 2, mit einem frei erfundenen, ganz monströsen Rekognitionszeichen, siehe Brandi Seite 58. Trotzdem ihm eine echte Urkunde des Hausmeisters vorgelegen haben muss, siehe Brandi Seite 40, leistet er sich auch inhaltlich einen gewaltigen Schnitzer. Er macht Karl Martel zum Kaiser. Er schreibt also Signum Caroli Serenissimi Imperatoris. Gleich darauf merkt aber der einfältige Fälscher, dass an dieser Signumzeile irgendetwas nicht stimmen müsste. Denn nun lässt er Karl noch einmal unterzeichnen, dieses zweite Mal richtig, als Carlo Major Dominatu. Wie tief muss unser praktischer Fälscher in Dämmerstunde befangen gewesen sein, dass er zwei sich widersprechende Unterzeichnungen niederschreiben konnte, ohne je seinen Irrtum zu bemerken? Und wie mächtig muss seine Hellsehgabe gewesen sein, dass er etwas in seiner Vorlage fand, was gar nicht darin stand? Wie bei einer zweiten Fälschung, ebenfalls auf den Namen Karl Martels, siehe Brandi Nummer 1, hat der Fälscher Odalrich natürlich auch hier bei Nummer 2 seine grafische Vorlage, denn eine solche lag ihm vor, siehe Brandi Seite 55, mit so merkwürdigem Ungeschick kopiert, dass eine aus den verschiedensten Elementen zusammengesetzte Missschrift zum Vorschein gekommen ist, wobei sich außerdem natürlich fortwährend seine natürlichen Schriftzüge eingeschlichen haben. Noch haben wir aber unseren Odalrich nicht in seiner ganzen Fälschergröße kennengelernt. Seine Fälschung Karl Martels Nummer 1 hat nämlich Odalrich geschrieben auf einem größtenteils ausradierten Diplom Arnolfs, auf dem das Siegel Arnolfs und das ursprüngliche Rekognitionszeichen belassen wurde. Seine Fälschung auf den Namen Karls des Großen, siehe Brandi Nummer 8, fabriziert er auf folgende genialische Weise. Eine Urkunde Ludwigs des Deutschen wird ausradiert bis auf die Stellen, wo das Rekognitionszeichen und das Siegel Ludwigs stehen. Auf dies abgeschabte Pergament, das also noch das ursprüngliche Rekognitionszeichen und Siegel Ludwigs trägt, schreibt der Fälscher seine Urkunde Karls des Großen. Um nun noch ein bisschen Abwechslung in die äußeren Merkmale seines Kunstwerkes zu bringen, zeichnet der pfiffige Odalrich in seiner Karl den Großen Urkunde mit dem Siegel Ludwigs ein Chrismon und Monogramm aus einer Urkunde Karls des Dritten. Fürwahr, die Wege der mittelalterlichen praktischen Fälscher sind wunderbar. Sie lassen nichts unversucht, sich zu blamieren und den Erfolg ihrer Arbeit von vornherein selbst in Frage zu stellen. Wenn Sie sich überhaupt die Mühe machen, eine Vorlage anzusehen, so scheinen Sie Ihre Aufgabe nicht etwa darin zu suchen, die Merkmale der Vorlage mit möglichster Treue nachzubilden, sondern darin, sie auf alle mögliche Weise zu modifizieren. Wer für Humor empfänglich ist, möge sich das Bild ausmalen, wie der Abt Friedeloh unserem rührigen Kustus Odalrich bei seiner genialischen Tätigkeit zuschauend, diesem auf die Schulter klopft und bewundernd ausruft: »Bravo, lieber Bruder Odalrich, ganz vorzüglich habt ihr das Ding da gemacht. Wie ähnlich, wie echt, ihr seid mir ein Tausendkünstler, Bruder Odalrich.« Um es noch einmal kurz zu sagen: die bei allen Reichenauer Fälschungen so krass an den Tag tretende bewusste Missachtung der echten Vorlage ist Beweis dafür, dass bei diesen Falsifikaten kein praktischer Grund wirksam gewesen ist, sondern dass, wie später ausführlich dargelegt werden wird, jene falschen Erzeugnisse ein Ausfluss der spätmittelalterlichen gelehrten universalen Geschichtsfälschungsaktion sind. Die völlig gleichartige Mache aller dieser Fälschungen aus angeblich so verschiedenen Jahrhunderten beweist klar, dass diese verunglückten Stücke aus einer Fälscherzentrale herrühren. Praktische Fälscher gehen bei Anfertigung ihrer Falsifikate nicht so irrsinnig zu Werke. Wie eigenartig! Jedes Mal, wenn angeblich im 10., 11. oder 12. Jahrhundert in Reichenau gefälscht wurde, verfielen die Fälscher in geistigen Dämmerzustand. Lag das vielleicht an der Reichenauer Luft?